Tag, hier Landstuhler. Ist jetzt Montag, 9. Januar 2070. Ich melde mich schon unterwegs. Unser Elite-Hörer unterwegs Podcast. Ich bin heute beim Eishockey. Wer jetzt bei Eishockey an Mannheimer Adler, SAP Arena, schöne, also große Halle mit Multimedia-Unterstützung und professionelle Spieler denkt, der ist jetzt hier falsch. Also ich kann leider kein Bild machen, aber einer der Spieler hat gerade sein Kind, also sein Baby auf dem Arm und hat gerade mal eine kleine Runde gedreht. Gut, das war jetzt gerade die Eismaschine, die noch Mois S vorbereitet für das professionelle Spiel, das gleich stattfindet. Und zwar bin ich jetzt hier bei unserer Lokalmannschaft. Das ist der SC Hettesheim Flames. Die spielen gegen wen, kann ich euch gar nicht sagen. Ich muss nämlich warten, bis mein Arbeitskollege kommt, der mir das dumm mitgeteilt hat. Der will leider nicht auf den Podcast, weil das wäre halt schon so ein kleines Event. Der kommt natürlich aus Monnem und da kann natürlich der Dialekt richtig gut. Und dann könnt ihr mal sagen, wer hier von der Tschernau kommt. Aber das dauert noch ein bisschen, aber ich denke mal, die Atmo-Folge wird später eigentlich ganz lustig. Nochmal zum SC Hettesheimer Flames. Warum ist das ein cooler Event? Und zwar, ihr werdet es auch später bei deinen Bilder sehen. Also hier spielen viele von den Jungadler oder sogar von der ehemaligen Adler-Mannschaft. Das heißt, es ist relativ hochklassisches Eishockey. Die Paarung hier ist gegen irgendein anderes Team. Die Info reiche ich später nach. Der Kollege hat aber nur gesagt, die Spiele gegen die Russe und dann geht's richtig ab. Und da war ich auch letztes Jahr schon mal gewesen und das war wirklich, gut, kannst du nicht beurteilen, ein relativ hochklassiges Spiel. Zur Szenerie, ihr müsst euch das vorstellen, Hettesheim hat Badesee, hatte Schwimmbad und hat natürlich auch eine Eishalle oder eine Eisbahn und die wird halt immer montags abends für Eishockey gespielt. Das heißt, es gibt normalerweise, also früher konnten sie in einer Eishalle spielen, die aber jetzt wegen Sicherheitsmängel zu hat. Und deshalb spielen die hier jetzt praktisch auf der Eisbahn. Das heißt, von der Stunde habe ich hier noch die kleinen Kinder gesehen, die Schlittschuhlaufe und jetzt sind hier so die Amateure bzw. die Halbprofis. Momentan sind zwei Mann von der Hettesheimer auf dem Eis und dehnen sich, aber das wird nachher wirklich vollwertig gespielt, dass über die volle Distanz geht, aber die Informationen reiche ich noch nach. Ich wollte jetzt einfach nochmal die Zeit nutzen, um das Vorgespräch zu führen. Ich schneide auch später noch was zusammen. Lass auch nachher ein paar Bilder machen. Also der Flair ist halt jetzt auch hier, du bist direkt an der Bande. Also hier gibt's kein Netz, hier gibt's gar nichts. Das heißt, ich werde nachher wohl schön in Deckung gehen, ja, weil nachher fliehen wirklich die Pucks hier durch die Gegend. Und ich hinterkollege, oh, der erste Puck ist schon da. Das heißt, ihr werdet jetzt gleich mal das Geräusch hören, wenn der den ersten Puck in die Richtung schickt. Deshalb gehe ich jetzt auch mal vom Tor mal weg, ja, weil gleich rabbelt sie ordentlich. Nochmal zum Thema Mannheim oder Adler allgemein. Ich meine, die sind sogar letztes Jahr Meister geworden. Also zu den Spielen gehe ich unregelmäßig. Das heißt, wenn mein Kumpel hier günstige Freikarte hat oder eine von den Spielerfrauen eine teilnimmt oder so und dann tritt er uns im Endeffekt die Karte ab und dann haben wir wirklich Top-Plätze. Aber ich bin jetzt so der super große Adler und nicht so der super große Eishockey-Fan. Ich gucke aber, dass es vielleicht einmal im Jahr, dass wir zum Spiel gehen und da gehen wir meistens irgendwie Plätze unterm Dach, weil das Spiel ist ja schon relativ schnell und meinem Auge fehlt so ein bisschen die Transparenz. Also ihr hört ja schon, ich gebe euch noch ein bisschen Atmo. Und dann warte ich später, bis mein Kollege kommt und dann mache ich noch ein bisschen weiter. Gut, er ist an die Bande. Ja, und da muss ich ein bisschen Deckel gehen, weil sonst schrappelt es. Alles habe ich später. So, da bin ich noch mal mit einer Korrektur, da das Unterwegs-Podcast ist, wird hier nichts geschnitten. Also ich habe meinen Kollegen getroffen, der leider immer noch nicht auf die Aufnahme will. Also, der Verein heißt offiziell Hettesheimer Flames. Ja, SC steht hier für Skiclub und die ganze Geschichte mit wer wann Meister war, das war vor 2 Jahren. Also ich gehe anscheinend doch nicht so oft zum Eishockey, aber ist egal. Was aber Neues gibt, die Kollegen haben jetzt neue Trikots, neue Hosse und 500 Pucks. So, wo bin ich nochmal? Das erste Drittel ist vorbei. Das Spiel nimmt so langsam Fahrt auf. Steht jetzt 4-1 für Hettesheim gegen Kristall. Also was ich jetzt noch keinen Aufnahmen habe, steht jetzt vorne rechts an der Bande, ach, wo die Strafzone ist. Also es gab jetzt schon zwei Aktionen mit so einem leichten Gerange und fast mit Penalty. Da haben sie sich ein bisschen gezofft. Also es liegt hier schon so ein bisschen Spannung in der Luft. Wie gesagt, normalerweise ist jetzt das zweite Drittel. Im dritten Drittel wird irgendeiner von denen müde und dann geht es normalerweise in die Entscheidungsphase. Aber momentan ist es, was jetzt relativ ausgeglichen, Kristall hat, glaube ich, schon 2-3 Spiele verloren. Die müssen ein bisschen Gas geben. Die Hildesheim haben bis jetzt alles gewonnen. Und mal gucken, was es dann so weitergeht. Da ich aber jetzt relativ hinten beim Tor stehe, gucke ich mal, dass ich wieder zu meinem Kollegen komme. So, letzte Worte vom Spiel. Noch 2 Minuten zu spielen, steht 9-4 für Hettesheim. Spiel war gut, war halt nur scheiße kalt. Also was es natürlich hier auch noch ausmacht, ist, dass es natürlich im Freien ist, bei -2 Grad, also gefühlte -6. Und wenn du halt normal rumstehst, ist es schon ziemlich kalt. Aber wie gesagt, war Erlebnis. Wenn immer irgendeiner mal so Eishockeyspiel sehen kann, es sind auch Amateure, es sind Freie, würde ich auf jeden Fall sagen, guckt es euch an. Ich lasse noch ein bisschen mitlaufen, wird gleich vorbei sein, noch ein bisschen Atmung, noch ein bisschen Geräusch und man hört sich. Bis dann, ciao. Januar. Die Hörer unterwegs, diesmal im Auto, auch ein kleiner Audiotest, wie sich das so anhört. Ich benutze mal mein MPow Headset, spreche ganz normal drin, ein bisschen Stadtverkehr. Also gerne mal ein Feedback, ob das akzeptabel ist. Ich komme gerade vom Vortrag von Michael Fleck, bekannter Reisefotograf, ein etwas älterer Mann. Der hat diesmal eine Radreise mit seiner Frau und einem Tandem durch Kuba gemacht. Der Vortrag hat 2 Stunden gedauert. War eher so eine Multimedia-DVD-Produktion, die er live besprochen hat. Also aufgefallen ist es, indem er halt einen kleinen Computerfehler hat. Also vorher scheint wohl der Computer abgestürzt zu sein. Er hat das neu gestartet und war dann halt natürlich etwas irritiert, als das, was er gerade live erzählen wollte, schon auf der Tonspur war. Hat eine kurze Pause gemacht und hat es dann praktisch nochmal live eingesprochen. Vortrag war sehr interessant, also wenn es interessiert, kann er sich gerne mal melden, kann ich ein paar Details sagen. Kuba steht momentan nicht so auf meiner Reiseplanung. A, weil ich schon was anderes vorhabe, B, weil ich es als relativ leichtes Reiseziel empfinde, das man irgendwann später nochmal machen kann. Und in der Karibik war ich eigentlich schon ausgiebig gewesen. Also einmal bei der AIDA 14 Tage Rundreise, also mehrere Inseln und auch schon für so einen leichten Sommerurlaub, also immer in der Domrep gewesen. Warum war ich jetzt hier am Mittwoch auf dem Vortrag? Also wer bisher aufgepasst hat, wollte ich das eigentlich Sonntag machen. Also Sonntag ist hier ausgefallen, weil das Wetter dermaßen schlecht war, dass ich einfach es nicht riskiert habe, den Vortrag zu besuchen. Ich plane die Sache ja auch ein bisschen langfristig. Und deshalb wusste ich ja auch, dass am Mittwoch der Vortrag vom Fleck über Kuba ist. Sprich, am Sonntag hatte das jemand anderes gemacht, aber ich denke mal, das ist relativ vergleichbar. Und da er hier eigentlich auch mit dem Fahrrad, also mit dem Tandem unterwegs war, dachte ich auch eigentlich, dass es ein bisschen interessanter ist, wenn man so die Leute und alles, also eher so ein bisschen bei Land und Leute, weil es kommt auch immer darauf an, wie man reist und welche Eindrücke man halt hat. Was ursprünglich eigentlich noch geplant war, es war am Dienstag, das ist wetterbedingt wegen Schnee auch ausgefallen. Ich wollte eigentlich zur Sternwarte nach Heppenheim. Dort jetzt soll ein Vortrag über einen Komet stattfinden, der aber auch bei uns wegen Glatteisgefahr, wollte ich das Risiko nicht eingeben, aber kommt auch wieder. Ich habe Zeit. Gut, dann werde ich an der Stelle mal die Aufnahme beenden. Ihr hört mich aber wahrscheinlich noch mal wieder, weil ich habe die Woche noch so ein bisschen was vor. Und deshalb würde ich das einfach mal ein bisschen zusammenschneiden und euch dann in einer Folge präsentieren. Ich hoffe, das Gefahren bei dem Auto war jetzt nicht ganz so schlimm. Wer es gemerkt hat, also diese Aufnahmen während dem Autofahren werde ich lassen, denn ich habe mich mal schön verfahren und bin zu früh abgebogen. Aber ich denke mal, solange hier ich abends war und in der Weltstadt Weinheim unterwegs bin, ist das noch in Ordnung. Gut, bis dann. Ihr hört mich nochmal. Ciao. Hallo, ich bin's nochmal. Ist jetzt Freitag, 13. Januar 2017. Ich komme gerade von einem Volkshochschulkurs Schwarz-Weiß-Fotografie. 3 Stunden lang hat er gedauert. Die erste Stunde war so Theorie. Zweite Stunde sind wir durch Weinheim gegangen, haben ein paar Fotomotive gesucht, die wir dann in der dritten Stunde nochmal nachbearbeitet haben. Also wie gesagt, der Dozent, der es erhalten hat, ist freier Journalist und Fotograf. Hat auch so ein paar Bildbände und Reisefotografie selbst gemacht und war ganz gut gewesen. Ansonsten heute, obwohl Freitag der 13. ist, Leben am Limit. Also Wetter hier eigentlich noch okay, sprich es war ziemlich starker Sturm mit Warnung. Aber hier bei uns ist es Gott sei Dank relativ harmlos geblieben. Also zum Beispiel bei meinen Eltern 100 Kilometer weg, Sturmböe 140, 150 Grad, zahlreiche Feuerwehreinsätze. Und als der Sturm vorbei war, hat es dann noch 3 Zentimeter geschneit. Und wie gesagt, bei mir in Heddesheim 100 Kilometer weiter, war eigentlich nur stürmisch, aber bei uns ist der ganze Schnee schon weg, alles schon abgetaut. Was mich heute noch gefreut hat, ist meine Lieblingsband Evanescence. Kommt mal wieder auf Tour. Und zwar, leider geben sie nur ein Konzert in Köln. Das ist am 9.7. Da werde ich jetzt, wenn ich zu Hause bin, gleich mal in den Computer gehen, gucken, ob sich noch jemand auf meinen Twitter-Post gemeldet hat und dann schon mal die Konzerttickets bestellen und die Reise organisieren. Und also, wie gesagt, das Event organisieren, da freue ich mich schon drauf. Ansonsten mache ich die Folge mal zu. Schneize, lade sie hoch. Wochenende ist momentan noch nichts Großes geplant. Vielleicht kümmere ich mich dann mal um meinen Blog, dass der fertig ist. Dann gibt es auch nur noch kurze Folge, die das alles so ein bisschen erklärt, warum es 2 Feeds gibt und unter welchem Feed jetzt was veröffentlicht wird. Okay. Dann sage ich mal Tschüss und bis bald, euer Elite-Hörer.